Einer Meldung der südkoreanischen Internetzeitung Zazu Sibo zufolge hielten am 24. Juni in der Nähe der US-Militärbasis Ryongsan die Bürgerinitiativen und gesellschaftlichen Organisationen in Seoul, einschließlich der Grundvereinigung und des Bürotreffens für die intakte Wiedererlangung der US-Militärbasis Ryongsan, eine Kundgebung ab. Sie verurteilten scharf die USA, die das Saat gewaltsam stationiert und das Gebiet um Ryongsan in die schlimmste Umweltverschmutzungszone verwandelt hatten. Vor der Kundgebung marschierten die Demonstranten durch die Straßen von Ryongsan bis zur US-Militärbasis.